Das, aber hat Sie das gestört oder haben Sie einfach gesagt, ich gebe mich in ein Schicksal? Manchmal war es dann doch eher die Resignation. Ja. Naja, also bei mir wird mein Name dauernd falsch geschrieben. Es kommt immer noch an, wo man im Ausland ist. Und Susanne mit SUS, das ist also gewöhnungsbedürftig für Amerikaner. Also es ist SUZ meistens, okay. Sie sind Uhrmacher. War das auch etwas Ungewöhnliches? Gibt es das in Ihrer Familie auch schon? Oder hat man das auch irgendwo gefunden? Das heißt Sie? Nein, das ist ein Familienbetrieb. Okay. Also mein Vater war auch Uhrmacher. Hat eben 1980 das Geschäft gegründet. Okay. In Wiesbaden direkt oder woanders? An dieser Stelle. An derselben Stelle, okay. Und dann habe ich ihn vielleicht auch noch kennengelernt, denn... Ja, wir kommen hier schon seit vielen Jahren nach Wiesbaden. Ach so, gut. Und ich bin hier geboren. Ach so, ja. Ja. Ja. Also, das Geschäft existierte schon. Mhm. Allerdings waren die Geschäftszeiten und die lange Abwesenheit meines Vaters für mich am Anfang noch etwas abschreckend, sodass ich nicht direkt in seine Fußstapfen treten wollte. Das hat sich erst so im Laufe der Zeit entwickelt. Warum wollten Sie es nicht? Wegen den Arbeitszeiten. Weil er lange weg war von der Familie, meinen Sie jetzt? Also als Kind haben Sie nichts von ihm gehabt. Genau. Haben Sie nicht auf seinem Schoß gesessen und zugeguckt? Das hätte man ab und an schon, ja. Also das muss doch faszinieren. Also es war auch sehr faszinierend. Meine Schwester und ich, wir haben auch diverse Wecker zerlegt. Zusammenbauen. Und auch wieder zusammenbauen. Nein, das klappte meistens dann doch noch nicht. Solange man die Steckdose nicht dabei hat und die auch noch den Stecker drin lässt. Solange es mechanisch ist und nicht elektrisch, dann ist die Sache okay mit Kindern, glaube ich. Ja. Na, wobei, also eine Zugfeder, wenn die nicht entspannt ist, kann natürlich auch Schäden verursachen. Ja. Ist das schon mal passiert? Ihnen? Mir einmal beim Kunden, beim Aufziehen, dass da eine Zugfeder geplatzt ist. Das gab einen bösen blauen Finger. Glücklicherweise nicht mehr. Aber nicht dem Kunden, hoffe ich auch nicht. Ne? Nein, der hat das am Anfang gar nicht so mitbekommen. Erst als ich dann nach dem Wasserhahn fragte oder Eiswürfeln, bemerkte er das mal höher. Aber das sind das sind kleine Dinge, die dann aber doch eine Rolle spielen. Dann haben Sie doch sicher länger mit dem Finger nichts anfangen können, oder? Das ist so ein bisschen wie Gitarre spielen und dann fehlt irgendwas. Ja, die Finger braucht man natürlich schon. Gerade vor 2,5 Jahren habe ich mir auch einen kleinen Finger mal gebrochen gehabt. Da merkt man dann auch erst, dass auch der irgendwo wichtig ist oder eben zur Balance sehr wichtig ist und einem dann doch ziemlich stört, wenn man einen riesen Verband und Schienen und sonstiges darum. Und alle anderen hat. Finger sind damit verbunden. Das das merkt man, wenn es wehtut. Beziehungsweise wenn es verheilen soll. Oh ja. Soll ja eigentlich dann also ruhig gestellt der Finger ruhig sein. Und das haben sie nicht gemacht. Klappte natürlich nicht so. Aber das war in der Freizeit passiert. Das hatte nichts mit dem Beruf zu tun. Ja. Aber eben mit dem damals mit der Zugfeder, da haben ja natürlich sehr viele Menschen Angst vor, dass sie irgendwie die Uhren falsch aufziehen. Also. Wo ich sie immer beruhigen kann, dass man da eigentlich nichts falsch machen kann. Ja. Aber ich natürlich tagtäglich Uhren aufziehe. Genau, aber Sie machen sie natürlich auch auf. Also wenn diese Feder in der Uhr ist, wird sie Ihnen dann auch um die Ohren fliegen oder... muss man sie dazu aufmachen? Nein, da habe ich ja in dem Moment dann die Kraft schon weggenommen, indem ich Hebel entriegelt habe, dass das eben nicht mehr passieren kann. Was war das denn für eine Uhr? Eine große Uhr dann? War eine schöne große alte Standuhr. Aber mit eben Zugfedern, mit einer Federkraft für eine Woche. Peter Kraft für eine Woche, das hört sich nach Wehtun an. Ja. Ja, ja, interessant. Was ist denn faszinierend an diesem Beruf? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, Sie haben sich dann doch reingearbeitet, ne? Ich meine, am Anfang hatten Sie kein Interesse, haben Sie gesagt, oder doch? Also, man da rein? Das oder? Handwerkliche lag mir eigentlich schon immer. Mhm. Und auch so ein bisschen das Kreative. Mhm. Es waren rein die Arbeitszeiten, die mich irgendwo gestört hatten. Wären Sie auch nicht Bäcker geworden, nehme ich an. Vielleicht. Jetzt überlegen Sie. nee, da haben Sie keinen Tag. Das mit dem Frühaufstehen ist natürlich so eine Sache, aber der Feierabend wäre dann entsprechend früher. Ja. Ja. Wäre also in dem Moment gar nicht so... so verkehrt als junger Mensch. Aber ich meine, ist es nicht so, dass man wie soll ich sagen, Sie wollen ja dem Kunden helfen. Also mit anderen Worten, wenn Sie da lange Stunden arbeiten, dann ist es die Arbeitszeit, aber auch das Wissen, dass der Kunde die Uhr wieder gern zurückhaben möchte, ne? Nehme ich mal an. Ja, also es ist das, was mir eben an dem Beruf jetzt so gefällt, eben der Umgang mit dem Kunden, deswegen also in einem Service Center rein nur die Uhren zu reparieren, das wäre also auch nichts für mich. Mhm. Also das mit dem Geschäft, mit integrierter Werkstatt, wo mir eben dann die Kunden auch bei der Arbeit zuschauen können, das liegt mir eben genauso, dass ich eben dann auch aufstehen kann, zu dem Kunden hintreten kann, ihm etwas erklären kann und eben die Möglichkeit habe, ihm was zu zeigen, auf seine Wünsche genauer eingehen kann. Was für Wünsche kommen da? Ja, es ist ja eben immer dann die Frage, was kostet die ganze Geschichte, wo ist noch was möglich? Es wird eben irgendwo aus der Familie irgendetwas gefunden. Sei es aus dem Speicher, Nachlass oder wie auch immer, wird zu mir gebracht. Derjenige hat in dem Moment gar nicht vielleicht unbedingt das Wissen darum, wo diese Uhr überhaupt herkommt, wie sie in die Familie kam, wie wertig sie ist. Da kann ich natürlich beratend zur Seite stehen, um dann eventuell auch meine Reparatur damit dann zu rechtfertigen und den Preis, der damit verbunden ist. Und ich glaube, das ist auch, wenn man ihnen zuschauen kann, dann sagt man, gut, das dauert so lange. Es gibt aber auch Leute, die in Häuser gehen und dort reparieren. Und ich habe über einen Uhrmacher gelesen, der gesagt hat, ich gehe jetzt zu dem Kunden hin. Und wenn das eine Standuhr ist, dann verbringe ich da meine 3 Stunden oder wie viel immer. Und der Kunde sieht dann daran, dass ich vor Ort bin, dass das wert ist. Also schwebt Ihnen auch oder ist Ihnen auch mal sowas eingefallen, dass man sagt, ich gehe jetzt zu dem Kunden hin und diese Standuhr wird also vor Ort repariert? Ist das etwas, was man auch mal überlegt? Also ich mache schon Kundendienste, dass ich schaue, ob ich mit Teilreparaturen etwas vor Ort wieder in Gang bekomme oder eben auch den Service anbiete, eine Uhr abzuholen oder, was viel wichtiger ist, die Uhr auch wieder dort hinzubringen und aufzustellen und dafür Sorge zu tragen, dass die Stunden, die ich dort reingesteckt habe, nicht durch wenige Fehlgriffe gerade wieder zerstört werden oder eben durch irgendeine unbedarfte Handlung, die wohl nicht läuft und der Ärger am Ende erstmal früher überwiegend dann am Telefon. Heutzutage leider eben auch anonym manchmal im Internet irgendwo kundgetan wird, obwohl Hilfe möglich wäre und meine Kunden ja auch nach meiner Reparatur eine Garantie bekommen, die sie in Anspruch nehmen könnten. Und Sie laufen bei Ihnen auch Probe, das heißt, wenn Sie eine Standuhr haben, dann hört man auch das Werk, beziehungsweise man hört es auch Gongen oder was immer da passiert. Also die Standuhren, da nehme ich mir für gewöhnlich nur die Werke mit, habe also nicht den Kasten des Kunden. Ah ja, das ist ja prima, dann haben Sie also nicht so viel an Transport auch. Ja. Wenn dann die Glocke oder die Gongstäbe an dem Werk montiert sind und nicht im Kasten verbleiben, dann kann ich sie natürlich bei mir auch schlagend Probe laufen lassen. Mhm. Ansonsten treffen natürlich die Hämmer in dem Moment nur die Luft und können damit kein lautes Geräusch von sich geben, sondern eben eher etwas dezenter auf sich aufmerksam machen. Hilft mir allerdings natürlich immer bei der Kontrolle, ob die Uhr noch pünktlich läuft oder ob ich dann noch etwas regulieren muss, wenn ich das eben darüber dann auch wahrnehmen kann. Mhm. Und denn die Lehrzeit haben Sie bei Ihrem Vater gemacht, oder nicht? Nein, also mein Vater war schon verstorben. Ach so, Entschuldigung. Ja, 10 Jahre nachdem er das Geschäft eröffnet hatte, war er 90 dann schon verstorben. Aha. Das ist meine Mutter erstmal etliche Jahre noch weitergeführt hat. Damals hat sie selber existierte. Auch Uhrmacher? Nein. Hat sie also Leute, die es für sie gemacht haben? Ja, also damals bestand eben noch eine Meisterpflicht. Okay. Von daher musste sie also immer einen Meister auch angestellt haben, um es weiterhin als Meisterwerkstatt weiterführen zu können. Die Meisterpflicht ist 2013, 2014 abgeschafft worden für das Handwerk des Uhrmachers. Zu dem Zeitpunkt machte ich gerade meinen Meister. Allerdings keiner von meinen Mitschülern zog es in Erwägung, einfach abzubrechen und weil sie es nicht mehr bräuchten, ohne Meister dann eben weiterzuarbeiten, sondern glücklicherweise, also sind das alles war der Wunsch trotzdem noch da, dass alle durchhielten, auch wenn vielleicht zwei haben leider die Prüfung damals nicht auf dem ersten Wege gleich geschafft. Aber für mich war es eben auch eine Selbstverständlichkeit, zumal in meinem Lehrherrn gegenüber. Also ich habe bei dem gleichen Herrn, der mich zum Gesellen ausgebildet hat, dann auch nachher meine Meisterausbildung dann begleitend vollzogen. Und wo war das dann jetzt und wer war das? Ja. Das war im Taunus bei einem befreundeten Uhrmacher meines Vaters, dem Herrn, wir den nennen? Den Herrn Lothar Jonen, in Bad Soden im Taunus sitzend. Und das ist ja schön, also es hatte schon eine Verbindung zu Ihrem Vater. Ja. Und dadurch ein bisschen mehr familiär, als wenn man jetzt irgendwo in die Weite zieht. Das gibt es ja auch. Zimmermänner, die gehen bis nach Amerika und sonst wohin und hauen da mal einen Nagel rein. Für ein bisschen, also 3 Jahre und einen Tag wird bei den Zimmermännern eine Wanderschaft. Ja. Bei Ihnen sind das auch etwa, ist es 3 Jahre? Ich weiß gar nicht, wie lange eine Meister... Da werfen sich jetzt zwei Dinge zusammen. Mhm. Also der Wandergeselle hat seine Gesellenjahre seine Lehre hinter sich gebracht. Genau. Ach so, und arbeitet dann regulär. Arbeitet dann quasi auf Wanderschaft auf der Walz. Entschuldigung. Das also die Meister wäre natürlich Lehre bei denkbar, ist, falls, falls es noch Betriebe in genügender Anzahl gäbe, dass auch ein Uhrmacher sich nochmal irgendwie auf die Walz begibt, bevor er anfängt, sich für den Meister zu entscheiden. Aber das System ist mittelalterlich. Insofern auch bei all diesen Handwerken gibt es sicherlich Zeitbestände, nicht? Also in denen man was lernt. Ja, also so in der Regel sind es eben 3 Jahre, die man eben lernt. Dann die Gesellenprüfung hoffentlich glücklich abschließt. Ja, was Sie ja gemacht haben. Dann sind eben 3 Jahre waren vorgeschrieben, die man Praxis erwirbt. Dann kann man eben anfangen mit einem Meisterkurs. Manchmal wird es eben auch, dass man eben schon den Meisterkurs in diesen 3 Gesellenjahren dann anfängt. Ja, dass man also wirklich dann nach 6 Jahren schon Meister sein kann. Auch durchaus möglich gemacht. Heutzutage, das gab es also auch schon, habe ich letztes Jahr mitbekommen, dass direkt nach der Gesellenprüfung die Meisterprüfung auch gemacht worden ist, dass die sich selbst aber quasi ein bisschen verpflichten zu sagen, nein, also ich muss meine 3 Jahre als Geselle trotzdem erstmal ableisten, bevor ich mich Meister nenne. Mhm. Wie rechtlich das mit der Bezahlung dann einhergeht, denn das ist nämlich gerade unerheblich und da sind eigentlich unsere Gesetze immer noch sehr strikt, dass wer Meister ist, auch nur als Meister bezahlt werden darf und angestellt werden darf. Ja, ja. Das also nicht, ist auch eine Leistung, die man damit erwartet. Wie in Berufen, wo man studiert haben kann, einen Doktor gemacht haben kann, einen Magister oder sonstiges, sich aber auf den gleichen Job bewerben kann, das gleiche Geld bekäme, egal ob frisch von der Uni oder mit entsprechender Erfahrung. Ja. Das ist im Handwerk eben anders geregelt. Und vielleicht gut, also dass sie die Praxis haben, die müssen sie ja auch. Die müssen sie auch jeden Tag einsetzen wieder. Nicht? Und dabei zu lernen am Kunden hat der Kunde nichts von. Ja, schlussendlich der Arbeitgeber profitiert natürlich von der Erfahrung, die er dann mit honoriert und seinem Kunden gegenüber natürlich dann auch vertritt. Wobei eben im Uhrmacher Handwerk ist das ja eben auch, dass doch noch etliche, auch nicht sehr viele, das muss man natürlich sagen heutzutage, aber eben mit eigenen Geschäften noch unterwegs sind oder eigenen Werkstätten, die vielleicht irgendwo eher im Hintergrund agieren und von Juwelieren, Goldschmieden und so weiter ihre Aufträge bekommen und da nicht direkt am Kunden arbeiten. Dass man aber als Selbstständiger natürlich irgendwo gute Arbeit leisten möchte und die eben damit auch zur Schau stellen kann, dass man eben sagt, hier, ich habe meinen Meisterbrief, das ist für uns habe Vertrauen, so viel Praxis, Erfahrung. Ja, das ist, was ich als Vertrauen an der Wand erwarte. Ja? Ja. Ja, ja. So, und jetzt sitzen wir weiterhin zusammen und es ging um Uhren und vor allem geht es darum, so Uwen, sagen Sie mir Ihren Nachnamen noch einmal? Bodke. Bodke, sehr schön. Und der Laden ist in Wiesbaden, muss man sagen, ganz in der Nähe des Kurhauses. Es ist also ein wunderschöner Blick, wenn Sie aus dem Laden oder in den Laden reinkommen. Ne? Das muss doch toll sein. Auch. Ja, also es werden viele bewundernde Worte von sich gegeben, von den Kunden? Leuten, die einfach durch den Bummel durch die Stadt, wahrscheinlich nach einer Stadtführung oder so, am Kurhaus entlassen werden und dann hier so in die Innenstadt strömen und eben unser Geschäft dann sehen. Ja. Und um Sie herum hat sich ein bisschen was verändert. Also jetzt sitzen wir sogar in einem Café um die Ecke. Das war vorher nicht. Und das muss ich sagen, ist eine sehr sympathische Neuerwerbung. Wir sind jetzt im Jahr 2019. Weiß der Kuckuck, was im nächsten Jahr hier steht. Aber das Café hat sich eigentlich ganz gut gemacht. Ne? Also muss ja für Sie dann auch schöne, mal eben sich auch ein bisschen verabschieden von dem Laden. Denn wenn Sie mal raus und weg wollen, dann müssen Sie ganz weggehen. Sonst kommt der Kunde Ihnen hinterher. Der will ja alles wissen. Und ich bin einer, der möchte auch alles wissen. Und in diesem Falle interessiert mich Ihre Arbeit, dieser Meister, den Sie nun gemacht haben, da gehört ein Meisterstück dazu, nicht? Ja. Das stimmt, ja. Uns wurde damals ein Uhrwerk aus der Schweiz gegeben, ein kleines Reiseuhrwerk. Oh, das klein, ja. Das ist also etwas, was so 10 mal 15 cm groß ist. Daraus sollten wir die Räder verwenden, die in einer Linie anordnen und daraus dann drumherum wieder ein neues Uhrwerk bauen. Wow. Ich stellte damals den Antrag es eben nicht als Stabwerk senkrecht, sondern lieber waagerecht stehen zu lassen. War das ungewöhnlich? Das war ein bisschen ungewöhnlich. Allerdings sprangen dann auch gleich, nachdem ich den Antrag gestellt habe, zwei weitere aus dem Kurs mit auf den Zug auf. Die hatten das gehört von Ihnen, oder? Die hatten gesehen, okay, das ist genehmigt und wollten das dann eben auch so machen. Hatten Sie das schon mal gemacht so oder war das etwas, was... Nein, in der Richtung noch nicht. Also kam Ihnen dieser Gedanke... Ich hatte es schon vorneweg mal gesehen, als Berufsschüler hat man natürlich schon seine Ausflüge in die Orangerie in Kassel. Da waren, oder ist glaube ich auch immer noch eine große Uhrenausstellung, dann war eine Sonderausstellung in Worms und da sah man auch andere Meisterstücke, aber eben auch verschiedenste Uhren. Und verschiedene Perioden auch, nehme ich an. Natürlich auch verschiedene Perioden, verschiedene Größen. Ja. Und da holt man sich natürlich auch dann vielleicht schon die eine oder andere Anregung, wenn vielleicht auch noch nicht so bewusst, ja, weil es lagen ja natürlich einige Jahre dazwischen. Zwischen den Lehrjahren und eben dann dem Meisterkurs. Aber ja, dieses Stabwerk alleine war für mich doch zu uninteressant, dass ich da lieber eben etwas anderes kreieren wollte. Und das ist auch ein funktionierendes Uhrwerk am Ende. Ja. Haben Sie das noch? Oder? Steht bei mir auch in einer Nische. Aha. Kann ich entsprechend auch anleuchten. Aha. Nein, da hat es also einen Ehrenplatz. Ja. Und das ist dann auch anders als zu Zeiten meines Vaters oder meines Lehrherrn. Die waren zusammen im Meisterkurs damals gewesen. Die bekamen den Auftrag, damals war natürlich die batteriebetriebene Uhr, frisch auf dem Markt, ja, in der Richtung etwas zu kreieren, mit Ausfräsung sicher auch sehr aufwendig und man musste präzise arbeiten, weil es um einiges kleiner war, aber es war nachher nicht eine Uhr, die die Uhrzeit anzeigt, sondern eben doch nur dieser Energieverlauf. Also es war eine mechanische Übung, eine große... Eine mechanische Übung mit eben dann einem Elektronikblock, der dazwischen gesetzt worden ist, an dem gar nichts gearbeitet werden konnte. Und Zeiger oder sonstiges hat dieses Meisterstück meines Vaters auch nie aufgewiesen. Ja, und jetzt landet er dann in der Schublade. Ja. Ich habe es auch immer noch in der Schublade liegen. Ja. Aber da ist mir dann mein Meisterstück, was eben die Uhrzeit anzeigt, ein Ticken von sich gibt, dann doch irgendwo für mich lieber und würde ich auch immer wieder bevorzugen, wenn es darum geht, ein Meisterstück zu fertigen, also auch für die nachfolgenden Uhrmacher Generationen. Und wie ist es mit der, ich meine, es gibt furchtbar viel Wegwerfuhren, sage ich, also es ist, heute wird so viel produziert, dass die Leute schnell etwas haben, eine Zeit lang waren also nur noch die digitalen Uhren, wo also die Uhrzeit klick, klick, da kann ich sie sehen. Ich kann gar keine Uhr mehr lesen. Ich weiß gar nicht, was ein Zeiger mehr macht. Schade. Aber ich glaube, der Schritt ist wieder in die andere Richtung. Es gibt auch wirklich Uhrliebhaber, die sich mit der Mechanik doch wieder viel mehr identifizieren, oder nicht? Ja, also Ende der 90er, quasi während der Zeit, in der ich auch meine Lehre machte, kam es glücklicherweise zu dieser Wende wieder zurück zur mechanischen Uhr als natürlich ein bisschen Statussymbol. einen gewissen Individualismus, den man dann vielleicht auch damit einherträgt. Gerade eben als Mann hat man nicht viele Schmuckstücke. Ich meine, heutzutage ist die Krawattennadel auch schon komplett eigentlich verschwunden. Tatsächlich, ja, stimmt, ja. Ein bisschen kommen jetzt Manschettenknöpfe wieder auf. Aber da bleibt dann ansonsten nur die Uhr, wenn man nicht heutzutage da mit seinem Handy, was es damals dann doch eher noch weniger gab, dann vielleicht irgendwo groß angibt. Ja, aber die Uhr selber, wie ist es denn, wenn Sie so eine irrsinnig teure Uhr in der Hand haben, das wissen Sie ja dann selber, was das ist. Ich habe jetzt keine Uhrmarken im Petto, aber ist man da so ein bisschen, als wenn man die Kronjuwelen in der Hand hält, also ist man da selber auch als Uhrmacher dann schwer beeindruckt, weil ich meine, die Uhr ist ja nicht umsonst so teuer. Ja, also glücklicherweise gibt es etliche Hersteller, die eben das Geld verlangen für eben die handwerkliche Arbeit, die dort drin steckt, Genau. Dass das also nicht einfach nur viel Geld für einen halbwegs bekannten Namen oder sowas ist. Sondern aber auch, dass sie jetzt die Minute anzeigt oder die Sekunde anzeigt oder eine Viertelsekunde. Da gibt es also irgendwelche Dinge, die da noch mit eingebaut sind, glaube ich. Also Komplikationen. Nennt sich dann so etwas... wenn eben die Armbanduhr einen Wecker aufweist oder eben jenseits von eben der reinen Uhrzeit und dem Datum dann noch weitere Funktionen bis hin zu Schlagwerken oder sowas dann aufweist. Und dann spricht man von Komplikationen oder eben der Stoppfunktion. Das ist eigentlich auch sehr häufig der Chronograph zu nennen als schon mal etwas aufwendiger gefertigte Armbanduhr. Und klar, da hat man natürlich einen gewissen Respekt vor. Es gehört mit Sicherheit auch dazu, dass man sich selber seiner Sache sicher ist und von Dingen, die einem dann doch nicht so geläufig sind, was ist vielleicht Ihnen auch durchaus schon mal in die Hand gefallen? Ist Ihnen mal etwas, gibt es irgendwo einen Punkt, wo Sie sagen, oh je, das ist jetzt fantastisch, aber das muss ich jetzt, da muss ich mich irgendwo mein Limit sehen? Oder, das kommt natürlich vor. Und was macht man dann? Was sagt man dem Kunden? Das ist ein Startstück, das müssen Sie der Firma selber oder da gibt es einen Spezialisten dafür? Ja, sowohl als auch. Also zum einen... Das ist ja in Ordnung, dass man auch Limits hat irgendwo. Mir doch eher die Großuhr als mein Arbeitsfeld gewählt. Also die Wanduhr, Standuhr. Die Wanduhren, Standuhren. Genau. Tischuhrchen, aber eben auch durchaus eine Kirchturmuhr. Klar. Kam auch schon. Ja, waren Sie schon mal auf einem Kirchturm? War ich auch schon, ja. In Wiesbaden oder woanders? Nein, woanders. Aber das sind daneben wirklich Ausnahmen. Und das will ich eben dann doch eher, weil ich loslassen kann. Ja. Und wenn dann ein Kunde kommt und Querfragen hat, eventuell kann ich sogar die Reparatur, an der ich gerade bin, heranziehen, um ihm für seine Uhr irgendwas zu erklären. Und da habe ich dann eher meinen Mitarbeiter, der eben sich um die Armbanduhren kümmert, dort eben auch sehr viel Erfahrung hat. Er ist selber auch Meister und hat im Service Center eben etliche Jahre auch gearbeitet. Das ist dann quasi schon die erste Möglichkeit, mich noch mal kurz zu beraten, ob er sich vielleicht dann zutraut, wenn ich nicht weiter weiß. Ansonsten bleiben natürlich, wenn es ihn noch gibt, der Hersteller oder durch ein gewisses Vernetztsein, weil wir heutzutage als Uhrmacher doch etwas anders denken als es zu Zeiten meines Vaters noch war, wo man sich sehr abgeschottet hatte. Aha. Glücklicherweise mein Vater nicht. Ja, aber das war so eben das Übliche. Im weiteren Umfeld, zum Teil auch in diesem Meisterkurs, damals dann schon bei meinem Lehrherrn und meinem Vater, gab es eben welche, die wollten mit den anderen eben lieber nichts zu tun haben, sich nicht in die Karten reinschauen lassen. Und das sind große Künstler, ja, die sehr separat sind. Das ist in Ordnung. Aber sie haben dann auch die Möglichkeit, etwas weiterzugeben oder auch eine weitere Empfehlung zu sprechen. Ja. Sie selber möchten gerne das Handwerk fördern und tun es auch. Sagen Sie mir, Sie sind in einer Vereinigung, die zum Nachwuchs aufruft. Gibt es das im Sinne oder fördert es den schon da in der Schlange stehenden Nachwuchs? Das könnte ja jetzt sein, dass plötzlich wieder ein Ansturm ist an das Urbacher Handwerk. Also wir haben in Hessen noch die Hessische Uhrmacherschule, die allerdings nur noch Meisterkurse gibt. Und wo ist die? Die ist im Hessenpark, Neuansbach. Mhm. Also zu meiner Zeit war sie noch in Frankfurt, allerdings hat dann irgendwann die Schulbehörde gesagt, was sollen wir da, vier Räumlichkeiten für teure Stadt. 3-4 Schüler Meister, nicht mehr so investieren. Viele. Ja, also auch wenn es abgeschafft ist, also Gesellen werden da nicht ausgebildet, nur Meister. Gesellen wurden damals eben ausgebildet. Das ist jetzt mittlerweile, also wer hier in Hessen quasi das Uhrmacherhandwerk erlernen möchte, sich eben anderweitig, das nächste wäre jetzt in Würzburg, sich hinwenden. Das sind dann eben auch nicht mehr unbedingt Kurse, wo man einmal die Woche hingeht, sondern dort wird mehr im Blockunterricht gelehrt. Aber eben den Meister fängt jetzt gerade im August dann bei uns auch wieder, und der Kurs ist voll belegt, ein neuer Meisterkurs an. Voll belegt heißt wie viele? 10 Anmeldungen haben wir. Ja, das ist doch sehr schön. Also es ist noch gefragt. Es ist glücklicherweise noch gefragt. Ja, ja. Oder wieder. War da mal das weniger? Nein, es hält sich so ein bisschen in der Waage. Es müssen natürlich erstmal Gesellen da sein, die dann eben auch einen Meisterkurs machen können und wollen. In den letzten Jahren sind etliche Schulen allerdings auch geschlossen worden, sodass also dadurch sich das Ganze ein bisschen forciert auf die, glaube ich, sechs Schulen, die es in Deutschland eben noch gibt. Bilden Sie selber auch aus? Ich habe mir schon öfter die Frage gestellt, ich hätte wahrscheinlich schon Interesse daran, allerdings ist die Auftragslage doch sehr schwankend. Also man kann nicht sagen, du wirst jetzt Millionär. Sie lachen. Ja, das ist... Das wird in anderen Ländern versprochen. Ja. Du kannst Millionär werden. Mir wurde das auch schon versprochen, dafür, dass ich Puppenköpfe schnitze. Also ich habe das nur als Übersetzerin gemacht. Also das war jetzt nicht mein Lebensziel, aber auch interessant. Ja. Nein, also das ist wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig, Millionär zu werden. Ja, so hatte ich es auch nicht gemeint, aber Auskommen. Sie meinen ja auch, dass es einen Zukunftstreck ist. Für mich sehe ich hier mein Auskommen schon. Ja. Auch wenn sich natürlich in der heutigen Zeit etliches im Wandel befindet. Mhm. Wir haben immer mehr die Smartwatches. Oder die Leute verzichten komplett auf irgendetwas am Arm, weil sie ihr Handy haben. Ja. Zum Zeitablesen. Und eben das Statussymbol Uhr sich vielleicht da auch amortisiert hat irgendwo, ein leider bisschen, ja. In Richtung Statussymbol teures Handy verschiebt. Gut. Das kommt natürlich auch. Es sind aber eben auch in meinem Fall mit den Großuhren natürlich die Lebensumstände, dass hier in Deutschland doch des Öfteren durch Jobwechsel umgezogen werden muss, dass sich die Leute also nicht mehr Sie wollen sich nicht belasten mit alten Möbeln oder alten Interieur belasten wollen, die dann jedes Mal umgezogen werden muss. Da hatte ich auch einen guten Kontakt nach Schottland und dort mit einem Kollegen vor einiger Zeit mich unterhalten. Und da kamen wir eben darauf, dass bei denen ja einfach dann das Wohnen auch irgendwo anders stattfindet, dass dort viel mehr gekauft wird. Und wenn man es abbezahlt hat, dann kauft man das nächstgrößere. Also sprich, der Haushalt, der vergrößert sich immer und es wird immer mehr zugekauft. Ah, in Schottland und jetzt speziell. In Großbritannien. Aber hier nicht, meinst du? Und das Sie ist eher hier nicht. Aha, aha. Also es ist ein Unterschied. Und dort gibt es also dann mehr Uhren auch in dem Haushalt, oder war das? Die Haushalte existieren dadurch natürlich länger, weil man natürlich abbezahlen muss. Ah so, ja, ja. Und die Haushalte werden eben größer. Und also, dann braucht man natürlich irgendwas, um den Platz zu füllen. Ah, also die Uhren sind dort beliebter. Da sind natürlich dann Uhren und Uhrenreparaturen gefragter. Aha. Allerdings fehlt dann vielleicht dann doch das ein oder andere an geldlichen Mitteln, um sich das Ganze auch leisten zu können. Mhm. Oder eben meinen Stundenlohn bezahlen zu können. Denn das sprach mir ja vorher auch schon mal an. Es ist natürlich aufwendig, so eine Uhr komplett zu zerlegen und zu reinigen und in Ordnung zu bringen. Da sitze ich etliche Stunden dran. Deswegen eben Kundendienste, die ich eben auch anbiete, dann normalerweise eben bei Kunden dann nur Teilarbeiten beinhalten, dass ich dort also nicht komplett mit einer Werkstatt anrücke und anfange dem Kunden dann in 8 Stunden Arbeit da seine Uhr auf den Küchentisch zu zerlegen, sondern dann doch lieber meine sauberen Räumlichkeiten habe und eben sämtliche Hilfsmittel dann eben auch direkt greifbar habe. Wir sprachen gerade davon, dass man auch sich Zeit nehmen muss. Also dass die Zeit viel kostet auch, also weil eben das Handwerk wichtig ist, aber dass Sie speziell jetzt jemand sehr Bedächtiges sind. War Ihr Vater so auch so? Können Sie sich erinnern? Nein, mein Vater war vielleicht nicht ganz so. Ich möchte es natürlich akkurat machen, das bin ich eher noch meinem Lehrherrn als meinem Vater vielleicht schuldig. Ja. Wenn mein Vater doch eher ein Macher war und irgendwo zum Teil auch sehr effektiv irgendwie was schnell machen wollte, sehe ich doch eher meinen Dienst am Kunden, beziehungsweise natürlich auch an dieser mechanischen Uhr, dass ich etwas werterhaltend oder sogar Wertsteigerndes vollführen möchte mit meiner Reparatur und nicht schnell nur damit er. Das war auch nicht so gemeint. Also wichtig ist, finde ich, gerade dieses sehr Gründliche. Und das ist also auch etwas, was man aber auch irgendwo in die Wiege gelegt bekommt. Es gibt Menschen, die sind ungeduldig und bei ihnen muss ja eine irre Geduld aufkommen. Also schon mit Kleinteilen oder größeren Teilen zu arbeiten, die müssen ja alle super akkurat dann funktionieren im Endeffekt. Ne? Und ja, das diese Liebe muss auch derjenige, der so etwas besitzt, dafür haben, dass er das weiß. Ja. Und deswegen kommt er ja zu Ihnen. Ja? Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Haben Sie einen Traum? Haben Sie einen Traum, den Sie noch nicht verwirklicht haben? Eine Turmuhr am Haus? Nein, also so direkt einen Traum mit Uhren Weniger. Ich meine, vielleicht am Ziel. Am Anfang war natürlich die Überlegung, mit einem Boot vielleicht auch irgendwo von Ort zu Ort zu fahren, um Uhren dort eben auch zur Ortung benutzt übrigens früher, ja? Also das ist ja nun der Ursprung der Uhr ist, glaube ich, ein Kompass, also in der Richtung zumindest, glaube ich. Also die Uhren wurden auch für Wege benutzt, ja? Also nicht nur für Zeit. Ja, für die Ortsbestimmung war natürlich eine genau gehende Uhr sehr wichtig. Ja. Der Ursprung der Zeitmessung ist natürlich eher der Tagesablauf und die Sonnenuhr und gefolgt von der Sanduhr oder Wasseruhr. Da sind dann auch über kompliziertere Mechaniken dann irgendwann diese Entwicklung natürlich zur mechanischen Uhr dann gekommen. Und Sie wollen jetzt alle hinter sich lassen und wollen auf ein Boot steigen? Nein. Wie gesagt, die Überlegung, die ich mal hatte, war als Uhrmacher mit meinem Boot dann einfach von Hafen zu Hafen zu fahren. Also ein Uhrmacherladen im griechischen Ägäis, vielleicht so in der Richtung. Das ist schön. Aber das ist natürlich etwas, was rein vom Ausprobieren einer Uhr dann entsprechend nicht möglich ist. Weil dafür brauche ich natürlich einen festen Untergrund und ein schwankendes Boot gibt das natürlich nicht her. Aber die Idee ist schön. Also dieses vor Anker liegen vor allem, denke ich mal, überall. Aber Sie sind dann noch nicht so weit gereist, dass Sie es dafür, also jetzt auch ohne Laden, oder sind Sie ein Reisender? Ich reise schon sehr gerne. Es zieht mich eben des Öfteren entweder eben nach Griechenland in die Ägäis, oder nach Schottland hoch. Ach so, schön. Da sind ja Ihre ganzen Urfreunde dann. Also da können Sie ja dann das besichtigen, wovon man Ihnen erzählt. Ja. Nein, also ich tausche mich dann eben auch aus mit den Kollegen, wenn die irgendwie ein besonderes Stück gerade in der Reparatur haben oder ich etwas Schönes, Ausgefallenes habe, dann kommuniziert man natürlich da auch darüber und kann sich eben auch Tipps geben. Für euch zwei Cappuccino? Nein? Wir könnten hier, glaube ich, noch viele Stunden sitzen und über Uhren sprechen. Ich schaue mir jetzt noch mal welche an. Wir machen noch ein paar Fotos vielleicht von Ihrem ganz tollen Stück, von dem Sie mir erzählt haben. Und ich wünsche Ihnen die Reisen viel, viel Geduld und viele schöne Erlebnisse mit Uhren. Denn ich glaube, das ist schon eine Liebe. Die muss man einfach insgesamt und überall weitermachen, ja? Ja, es ist vor allem auch, wenn ich mit anderen Leuten bei irgendwelchen Führungen in Schlössern oder so auf meinen Reisen in Kontakt trete und die mitbekommen haben, dass ich Uhrmacher bin, dass man damit wunderbar ins Gespräch kommt, die gleich wissen wollen, die Uhr dort auf der Konsole, war das die, die wir eben gehört haben, als wir noch im Nachbarraum waren? Und von wann ist die? Und dann kann ich zum Teil mehr erzählen als der Reiseleiter oder der Museumswärter, der uns durch die Gänge führt. Solange der immer noch sein Trinkgeld kriegt und nicht sie. Aber vielleicht auch mal eine Uhrreparatur, wer weiß. Dann kommt mal jemand vorbei bei Ihnen. Na, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Verabschieden Sie sich nochmal mit Namen und sagen Sie, wo Ihr Laden ist. Ja, also mein Name ist Rufen Bottke und mein Geschäft ist in der Webergasse 5 in Wiesbaden. Ganz genau am Kurhaus in Wiesbaden, an der schönen Wilhelmstraße um die Ecke. Ja. Ja, und eine ganz wunderbare Woche wünschen wir Ihnen jetzt alle. Und vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon Susanne Nielsen und an der Technik wie immer Bill Davidson, unser Produzent. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie nett zueinander sind und eine tolle, schöne Woche. Tschüss, ciao, ciao. Auf Wiederhören, bye, bye und tschüss.